lieb und klug, sein wie ein Mensch beinah. Es sein ganz schwarz und heißen Johnny. Ich sag ihm alles und es nicken immer ja. Wenn ich ganz traurig bin, ich immer ihm erzähle und fühlt sich froh mein Herz, dann freien sich beide wir. Alles verstehen meine süßes Bonnie. Ja, ja, mein Johnny weint und lacht. Und lacht